Deutschlandfunk, Radionacht. Radionacht Jazz, Ornithology, Oden an die Musik und die Person Ornette Coleman's. Am Mikrofon Karl Lippekaus. Zwei große Jazzgitarristen unserer Tage spielten Ornette Coleman. Vor den Nachrichten hörten Sie Law Years mit Pat Metheny, begleitet von Dave Holland und Roy Haynes. Und das gerade war Steve Kahn in der Rhythmusgruppe Ron Carter und Al Foster mit The Blessing. Ornette, Mitte der 60er Jahre. Es war der erste von mehreren Rückzügen von Clubs, Konzerten und Tourneen. Es war vielleicht das, was man in der Literatur einen Writer's Block nennt. In Ornettes eigenen Worten: Ich hatte eine gewisse Angst, die Leute zu verstören, indem ich immer weiter voranging in meiner Musik. Es ist eine Furcht, die mich zerreißt. Es muss etwas damit zu tun haben, dass ich ein Schwarzer bin oder etwas Unerklärliches ist in mir. Es ist immer eine Tragödie, wenn man nicht völlig verstanden wird, denn stets wird man dabei anderer Motive verdächtigt. Er plante seinen eigenen Jazzclub, ohne Erfolg. Das Gleiche galt für seinen Musikverlag. Später wollte er auch ein Plattenlabel gründen. In dieser Zeit jammte er privat mit Cecil Taylor, Albert Eiler und anderen. Er komponierte immer weiter während dieser ganzen Sabbaticals, wie man sie auf Englisch nennt, und aus dieser Zeit datiert War Orphans, das Stück, das Charlie Hayden 1969 mit dem Liberation Music Orchestra aufnahm. Ornette liebte besonders nicht temperierte Instrumente. Er hatte eine gewisse Abneigung gegen das Klavier, weil er mit diesen Instrumenten, so eher, eine Emotion hervorrufen konnte, die es in der westlichen Musik nicht gibt. Eine temperierte Note ist wie Essen mit einer Gabel. Aber wenn man keine Gabel zur Hand hat, schmeckt das Essen auch nicht anders. Der italienische Pianist Franco De Andrea. Franco De Andrea spielte Variationen über Ornette Coleman's The Blessing. Der Saxophonist Dewey Redman war circa 6 Jahre lang bei Ornette Coleman's Gruppe. In manchen Nächten war Ornette wie Feuer. Er spielte sich den Arsch ab und immer nahm er sich das erste Solo. Und wenn er dann fertig war, gab es einfach nichts mehr zu spielen, denn er hatte schon alles gesagt, im Bebop, in der Avantgarde, was auch immer. Und ich sagte mir: Was zum Teufel soll ich denn hier machen? Ich spiele doch auch Saxophon. schönen Überschriften. Circle with a Hole in the Middle, Kreis mit einem Loch in der Mitte, gespielt von Paul Bley Klavier und Gary Peacock Bass 1992. Ornette 1969. Ich habe die Schwarzen und die Weißen gegen mich gehabt. Die Weißen taten etwas, das es in meinem Leben vorher nicht gegeben hatte. Die Schwarzen waren die, die schon etabliert waren. Sie sahen in mir eine Bedrohung, also waren sie gegen mich. Jetzt bin ich in der gleichen Situation wie vor 10 Jahren, nur habe ich mehr Möglichkeiten. Noch immer aber wird gesagt, man könne meine Musik nicht verstehen. Aber ich weiß, was das wahre Problem ist. Es geht um die Leute, die die Musik vorschreiben und die bestimmen wollen, wie sie konsumiert wird. Sie sagen, die Schwarzen kaufen deine Platten nicht. Vielleicht, weil sie es nicht möglich machen, dass sie Zugang zu meiner Musik bekommen. Sie geben ihnen den Blues, damit sie die ganze Zeit depressiv sein können. Thank you. haben wir schon etliche Male erwähnt. Das war der Sohn Joshua Redman, hier mit Pat Metheny-Gitarre, Charlie Hayden Bass und Billy Higgins Drums. Turnaround von Ornette Coleman aus Joshuas vielbeachtetem Debütalbum von 1993. Noch ein Zitat von Ornette Coleman. Ich wuchs in Texas auf, im Süden, mit viel Diskriminierung, einer Menge Probleme für Minderheiten. Manchmal scheint die Sonne und es ist schön auf der einen Seite der Straße, aber gegenüber, vielleicht nur ein paar Schritte entfernt, hagelt es, donnert und blitzt es wie verrückt. Das erinnert mich daran, was mit den Menschen dort geschieht. In Amerika sehen sie, wie sie alle Spaß haben, und im nächsten Moment prügeln sie sich und schlagen sich die Köpfe ein. Sie sind wie die Naturelemente. Deutschlandfunk. Uhr 5:30, die Nachrichten. Vor dem Koalitionstreffen zur Flüchtlingspolitik hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet die Union aufgerufen, ihren Dissens zu beenden. Streit unter Demokraten helfe am Ende immer den Rechtspopulisten, sagte Laschet der Zeitung Die Welt. Für die Sache und die Union wäre es gut, wenn dieser Zwist beendet werde und man wieder an Problemlösungen arbeite. Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte Bundeskanzlerin Merkel und den SPD-Vorsitzenden Gabriel auf, sich nicht von CSU-Chef Seehofer erpressen zu lassen. Sie sollten dessen Drohungen ins Leere laufen lassen, sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Parteispitzen von Union und SPD wollen heute in getrennten Sitzungen das morgige Koalitionstreffen vorbereiten. Gestern hatten sich Deutschland und Österreich darauf verständigt, dass Asylsuchende künftig nur noch an 5 Übergängen die Grenze nach Bayern überqueren sollen. Derzeit erreichen täglich tausende Flüchtlinge die Grenze. Bayern hatte Österreich wegen des Vorgehens scharf kritisiert. Bei der Syrien-Konferenz in Wien haben sich die 17 teilnehmenden Staaten auf Eckpunkte für eine Beilegung des Konflikts verständigt. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung der Außenminister heißt es, Ziel müsse zunächst ein Waffenstillstand und später die Bildung einer Übergangsregierung sein. Die Modalitäten dafür sollten gemeinsam mit den Vereinten Nationen erarbeitet werden. Umstritten ist weiterhin die politische Zukunft des syrischen Machthabers Assad. Die Gespräche sollen in 2 Wochen fortgesetzt werden. An dem Treffen nahmen neben den USA und Russland auch Saudi-Arabien und der Iran teil. Die US-Regierung will im November eine kleine Zahl bewaffneter Spezialeinheiten in den Norden Syriens schicken. Diese sollen die Angriffe syrischer und kurdischer Kämpfer gegen den IS koordinieren. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen nimmt heute im Golfstaat Bahrain an einer Sicherheitskonferenz teil. Dabei soll es vor allem um den Kampf gegen die Terrororganisation IS in Syrien und im Irak gehen. Die CDU-Politikerin sagte, im Lichte der Wiener Syrien-Konferenz gewinne der sogenannte Manama-Dialog eine zusätzliche Bedeutung. Zu den Teilnehmern zählen Außen- und Verteidigungsminister aus dem Irak, dem Jemen, Tunesien sowie Großbritannien. Das Treffen gilt als wichtigste jährliche Sicherheitskonferenz in der Region. Die OSZE-Beobachter in der Ostukraine werden nach einem Zeitungsbericht gezielt an der Luftaufklärung gehindert. In einer Zwischenbilanz der Bundesregierung zur OSZE-Mission heißt es, eingesetzte Drohnen würden regelmäßig elektronischen Störsendern wie auch vereinzelt direktem Beschuss über dem Gebiet der Separatisten ausgesetzt. Wie die Rheinische Post weiter berichtet, kommt es auch über dem von Regierungstruppen kontrollierten Gebiet vereinzelt zu funkelektronischen Angriffen. Das ukrainische Militär hatte gestern erklärt, man habe alle Artilleriegeschütze bis zu einem Kaliber von 100 mm wie vereinbart von der Frontlinie abgezogen. Die pro-russischen Separatisten hatten ihren Abzug bereits am Mittwoch für beendet erklärt. Mit diesem Schritt sowie der seit September weitgehend stabilen Waffenruhe sollen die Voraussetzungen für eine Beilegung des Konflikts geschaffen werden. Bei einem Feuer in einem Bukarester Nachtclub sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 180 Personen wurden nach Angaben des rumänischen Innenministeriums zum Teil schwer verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Einige Zeugen berichteten, dass eine Feuerwerksshow in der Diskothek den Brand ausgelöst habe. Zudem sei es zu einer Massenpanik gekommen. Staatspräsident Ioannis äußerte sich auf Facebook bestürzt. Dies sei ein sehr trauriger Moment für die Nation. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Frankfurt und München 0:0 getrennt. Das Wetter? Nach teils nur sehr zögernder Nebelauflösung viel Sonne, nur im Norden ein paar Wolken, im Südwesten gebietsweise ganztägig, neblig trüb, 8 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten morgen bei ähnlicher Wetterlage, kaum geänderte Temperaturen. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 6 Uhr. Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, die Verkehrslage. Zurzeit liegen keine Meldungen vor. Deutschlandfunk, die Presseschau. Bei der Syrien-Konferenz in Wien haben sich die Vertreter zahlreicher Staaten auf Eckpunkte für eine Beilegung des Konflikts verständigt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht hoffnungsvolle Zeichen, warnt aber vor zu viel Optimismus. Die gute Nachricht aus Wien ist, dass erstmals neben Amerika, Russland und Europa alle regionalen Akteure, die in Syrien ihre Interessen verfolgen, am Konferenztisch sitzen. Saudi-Arabien und Iran haben mehr in den Konflikt investiert als alle anderen Akteure. Der Gegensatz zwischen ihnen steht jeder Lösung im Wege. Washington hat seine Syrien-Politik korrigiert. Es geht gezielt auf Iran zu, will kleine Einheiten auf dem Boden gegen den Islamischen Staat einsetzen und nimmt eine Verschlechterung der Beziehungen zur Türkei in Kauf. Die Fronten zwischen den beiden Lagern zu Syrien, die sich fast 5 Jahre blockiert hatten, lösen sich etwas auf. Beschleunigt die Wiener Konferenz diesen Prozess, kann aus Hoffnung sogar Optimismus werden, resümiert die FAZ. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf die Ankündigung der US-Regierung, nun doch Elitesoldaten nach Syrien zu schicken. 2-3 Dutzend US-Soldaten werden den Krieg in Syrien nicht beenden. Die Entscheidung von Präsident Barack Obama, eine kleine Truppe in den Norden des Landes zu schicken, um dort kurdische Guerilla im Kampf gegen die Terrormiliz IS zu unterstützen, ist eine politische Botschaft. Amerika will nicht mehr nur Zuschauer in dem Konflikt sein, in dem Iran und Russland an der Seite des Assad-Regimes engagiert sind, sondern auch militärischer Akteur. Ob irgendjemand davon beeindruckt sein wird, ist zweifelhaft. Die Realität ist, seit Russland in Syrien die Rebellen bombardiert, kann Amerika diese nicht mehr mit einer größeren Zahl von Bodentruppen unterstützen. Das Risiko eines Zwischenfalls mit unabsehbaren Folgen ist zu groß. Das weiß Russland, das weiß Syriens Diktator Assad. Obama hat nun bewiesen, dass er es auch weiß, stellt die Süddeutsche Zeitung heraus. Zum bevorstehenden Koalitionstreffen wegen der Flüchtlingskrise schreibt die Zeitung Die Welt. Seit Wochen liefern sich die Unionsschwestern einen Familienkrach. Das Verhältnis der CSU zur Bundeskanzlerin ist beschädigt. Spekulationen, die CSU verlasse die Koalition, werden in München nicht dementiert. Die beiden trennt nicht nur die operative Politik, hier treffen auch fundamentale Widersprüche aufeinander. Die CSU hat sich nur zur Oppositionspartei, zu Merkels Hauptgegnerin gewütet, gegen die die Linkspartei wie ein Kätzchen daherkommt. Dieses Zerwürfnis wird selbst die zu pragmatischer Machtpolitik neigende Union nicht dauerhaft aushalten. Die Bundesregierung steht auch ohne Seehofers Drohungen genug unter Druck, warnt die Welt. Die Tageszeitung analysiert die Rhetorik der Koalitionäre in der Flüchtlingspolitik. Wenn Politiker in Merkels Partei mit Klischees Angst vor Menschen in Not schüren, dann zündeln sie. Die Kanzlerin hält seit Wochen dagegen. Sie setzt ihr Ansehen und ihr Amt ein, um die Illusion von Abschottung zu zerstören. Nörgler würden nun entgegnen, sie provoziere mit ihren Reden Seehofer erst. Das ist Unfug. Dieser Mann würde auch Furcht vor Geflüchteten wecken, wenn Merkel schwiege. Streit muss sein, er ist nötig. Seehofer bietet Angst an, Merkel Solidarität. Worte sind Macht. Das lässt sich daran sehen, wie sehr Seehofer sich aufmandelt. Vor seinem Gespräch mit der Kanzlerin und dem Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD haben er und seine Flüsterer mit allem gedroht, was ihnen einfiel. Dass sie Merkel verklagen, dass sie ihr die Koalition aufkündigen. Seehofer hätte gern, dass sie schweigt oder noch besser widerruft. Sie wird es hoffentlich nicht tun, heißt es in der Taz. Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Bericht des Sonderermittlers der Bundesregierung zur Kooperation der deutsch-amerikanischen Geheimdienste NSA und BND. Man darf als Regierungsmitglied nicht darauf vertrauen, die Geheimdienste würden der eigenen Regierung gegenüber schon keine Geheimnisse haben. Das gilt ebenso für das naive Vertrauen in die US-Freunde, sie würden schon nichts Unrechtes tun. Eines aber steht fest, ohne das unermüdliche Nachfragen, Recherchieren und Veröffentlichen von wie auch immer erlangten Informationen durch Journalisten und ohne das ebenso konsequente Nachhaken von Linken und Grünen im Bundestag, würde die Regierung über viele illegale Aktivitäten von NSA und BND bis heute nichts wissen oder nichts verraten, konstatiert die Frankfurter Rundschau. Und das war die Presseschau. Die Redaktion hatte Ursula Kissel, Sprecher war Franz Lake. Deutschlandfunk, Radionacht. Thank you. Ornithology. Erinnerungen an den Jazzmusiker Ornette Coleman 1930 bis 2015. In dieser fünfstündigen Deutschlandfunk Radio nach Jazz ließen wir große Jazzmusiker über Ornette Colemans Kompositionen reflektieren. Zuletzt hörten sie das Trio des schwedischen Pianisten Bobo Stenson mit War Orphans, einer Komposition, die Ende der 60er Jahre entstand, hier eingespielt im Rainbow Studio in Oslo 1997. 1982 hatte Ornette Coleman ein ehemaliges Schulgebäude in der Rivington Street in Manhattan gekauft. Es war eine sehr gefährliche Gegend damals, in der Lower East Side. Drogenszene, sehr viel Armut. Zweimal wurde der Pazifist Ornette in seinem Apartment Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Einmal schlugen ihn zwei kriminelle Jugendliche mit einem Hammer auf den Kopf und fesselten ihn an einen Stuhl. Nur kriechend konnte er zu einem Telefon gelangen und seinen Sohn Denardo um Hilfe rufen. Beim zweiten Mal wurde er an der Lunge verletzt und konnte 6 Monate nicht mehr Saxophon spielen. Thank you. Jerry Allen Piano, Charlie Hayden Bass und Paul Motion Drums mit Law Years von Ornette Coleman. Und das war sie, das war die Radionacht Jazz Ornithology. Karl Lippegaus erinnerte an den am 11. Juni mit 85 Jahren verstorbenen Bandleader, Saxophonisten, Geiger, Trompeter und Komponisten Ornette Coleman. Zum Ausklang noch einmal Musik von den drei Leuten, die ihn durch seine kreativsten Jahre begleitet haben. Don Cherry, Charlie Hayden und Ed Blackwell. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Die Redaktion dieser Radionacht hatte Harald Riemann. Mm-hmm.